Facini chiedo, dato fatto in Cines Haus, dato a deine schöne Frau. Ist das Wildbret von silbernen Tellern, dato war arm wie er, woher hat er das alles, woher? Der Herzog von Orlia hat es ihm geschenkt, der Finne hat es ihm gegeben, das, was hat er bis jetzt? Nach Platon die Engel sich Pantoffel geschnitten und damit auf der Erde herumtappen. Robespierre! Meine Lucille! Verräter! Sei ruhig, mein Junge! Das Licht der Schönheit, das von ihrem süßen Leib sich ausgießt, ist unlöschbar. Höre, Dotto, unter uns gesagt, es ist so elend, sterben zu müssen. Es ist zu nichts. Ich will dem Leben noch die letzten Blicke aus seinem hübschen Augen stehlen. Ich will die Augen offen haben. Du wirst sie ohnehin offen behalten. Der Henker drückt einem die Augen nicht zu. Lucille, deine Küsse fantasieren auf meinen Lippen. Jeder Kuss wird ein Traum. Schließen ihn fest ein. Warum muss ich jetzt fahren? Der Schlaf ist barmherzig. Schlafe, schlafe, mein Junge, schlafe. Ich kann nicht sterben. Nein, ich kann nicht sterben. Wir müssen schreien, sie müssen mir jeden Lebenstropfen aus den Gliedern reißen. Man arbeitet heutzutage alles in Menschenfleisch. Das ist der Fluch unserer Zeit. Oh, Lucille, das das ist ein großer Jammer. Schlafe, schlaf. Will denn die Uhr nicht ruhen? Mit jedem Ticken schiebt sie die Wände enger um mich, bis sie so eng sind wie ein Sarg. Camille, ihr schläft. Ein Traum spielt zwischen seinen Fingern. Ich will den goldenen Tau des Schlafes nehmen. Ganz mühelos, so wie ein Stern fällt, wie ein Ton sich selbst aushaut. Es muss ein großer Jammer in dem Auge sein, von dem sie abträufelten. Was hast du? Camille! Was denn? Hey! Camille! Ach du, du dann da! Du bebst an allen Gliedern, sprich doch! Ich lag so zwischen Traum und Wachen, die Himmelsdecke mit ihren Lichtern hatte sich gesenkt. Ich stieß daran, ich betastete die Sterne, ich taumelte wie ein Ertrinkender unter der Eisdecke. Das war entsetzlich, Danton. Ich mag nicht mehr schlafen, ich mag nicht verrückt werden. Was nimmst du? Die Nachtgedanken im Voraus sterben. Ich nehme die Zelle, ich will mich aus dem Leben nicht wie aus dem Betstuhl, sondern wie aus der Kammer eines Betens wegschleichens. Monsieur, Monsieur, du magst mich lachen, Thank you. und mein Name im Pantheon der Geschichte. Der Tod beschuldigt sich in ihrer Wut mit Verlust, mit den Jihadisten, mit den Fremden und der Fraktion, nur die gesiebteren Kanzler, die eine kalte Verteidigung erwarten. Männer meines Schlages sind in Revolutionen unschätzbar. Auf ihrer Stirn schwebt das Genie der Feind. Wir sagen an, mit ihrer Wurf in alle Art prosperiert und den Füßen in der Despoten gesessen zu haben. Ich verherre sie auf. Ein Küsten ist der Name. Ich verherre sie auf, in Hohe zu antworten. Gedenken Sie mal aus, der Tag in dir am 10. August geschlagen. Ich habe es am 21. Januar getötet und den Königen einen Königskopf als Wiederhandschuh hingeworfen. Mein ganzes Wesen beben. Mögen erscheinen, ich werde sie mit Thank you. Republik ist in Gefahr. Wir appellieren an das Volk. Meine Stimme ist noch stark genug, um den Dezember die Leichenrede zu halten. Wir verlangen eine Kommission. Wir haben wichtige Entdeckungen zu machen. Ich werde mich in die Zitadelle der Vernunft zurückziehen. Ich werde mit der Kanone der Wahrheit hervorbrechen und meine Feinde zerpalmen. Ich sehe großes Unglück über die Menschen hereinbrechen. Was ist die Diktatur? Sie hat ihren Schleier zerrissen. Ohne Unterbrechung fortzusetzen und jeden Angeklagten, der dem Gesetz schuldige Ehrfurcht außer Augen setzen sollte, von den Debatten auszuschließen. Ich frage die Anwesenden, ob wir dem Tribunal, dem Volk oder dem Nationalkonvent gut gesprochen haben. Ich klage Robespierre, Saint-Just und ihre Herren. dürstet und sie machen euch das Blut von den Stufen der Guillotine lecken. Es gebe die Freiheit! nach Hause geh, scheint der Mond so schön. Hey, Holla, bist bald fertig? Gleich, gleich. Scheint in meines älter Vaters Fenster. Wo bleibst so lang?